Und da in dieser allerschwersten und allerletzten Stunde ist das Wunder da, ja besser noch und naturvoller, längst ist es geschehen und herangereift. Aus den Reihen derer, die dem Unschuldsvolke die Vernichtung zugeschworen, erwuchs ihm ein aufrechter, ein deutscher Mann, der nichts will hier auf Erden als seinem Volke die Rettung zu bringen, die er allein zu bringen befähigt ist. Denn erwachsen im besten deutschen Geistesbereiche, sein arisches Blut rein und unverstört sich erhalten habend, trotz der Geburt aus scheinbar jüdischem Blute, ist er Zion gewachsen wie keiner sonst. Einsam und unbeachtet von seinem deutschen Volke hat er die höchste Kraft selbstherrlichen Denkens sich bewahrt, trotz Abweisung und Verneinung, und ist so gewaffnet und gepanzert gegen alle Satanskünste, wie sie des eitlen und erfolgssüchtigen ewigen Gefahren bedeuten. Aber furchtbar sind auch die Prüfungen des völlig nur auf sich selber gewiesenen, Verleumdung umstellt ihn. Diejenigen, denen sein Leben gehört, werden ihm ferne gehalten, diejenigen, deren Weltsieg er doch in letzter Stunde verhindern möchte, umlauern ihn mit falscher Freundschaft oder schlimmer noch, drängen sich an ihn heran unter der Maske der deutschen Volkszugehörigkeit, wie sie sie ja zu tragen gewohnt sind in Jahrhunderte währender Satansschlauheit. Wohl gelingt es ihnen, viele seiner Getreuen, eben noch ihm zugetan durch die Macht seines Wortes und die erweckende Flamme seines unbeugsamen Willens, ihm abspenstig zu machen. Auch sie fallen ab von ihm. Er, der eben noch gesprochen hatte mit den Flammenworten der Erweckung, sieht sich mit einem Schlage vereinsamt und verlassen von allen. Uralte Seelenkunde wird erprobt an dem Unseligen, während die ihn im Stiche lassen, für die er sich müht, nahen ihm andere mit offenen Armen, ihn aufzunehmen in ihren Reihen, ihn auf immer zu entfremden denen, die er nach Zions Ratschluss hassen lernen soll und verachten für ihre Dummheit, Undankbarkeit und Treulosigkeit. Er aber kennt des Erzfeindes neunmal schlaue Kenntnis der allzu menschlichen Schwächen. Die Wahrheit und Unfehlbarkeit ihrer Weisheitssätze hat er erfahren an seinen Erlebnissen. Seine Erlebnisse hin wiederum sind ihm verständlich geworden im Lichte jener Geheimwissenschaft, und also ist er zwiefach gewappnet wider all ihre rastlos tätige Schlauheit, unermüdliche Angriffe und unerschöpfliche Einfälle. Seite 113 der Weisen von Zion. Sie können es sich gar nicht vorstellen, meine Herren, wie leicht es ist, selbst die klügsten Nichtjuden an der Nase herumzuführen, wenn sie sich in dem Zustande der Selbstüberhebung befinden. Sie sind dann von einer so kindischen Einfalt, dass schon der geringste Misserfolg, etwa das Aussetzen des Beifallsklatschens, genügt, um sie zu einer knechtischen Gehorsamkeit gegen jeden zu bewegen, der ihnen neuen Erfolg verspricht. Während wir Juden den äußeren Erfolg verachten und all unser Sinnen und Trachten darauf einstellen, unsere Pläne durchzuführen, sind die Nichtjuden im Gegenteile bereit, alle Pläne zu opfern, wenn sie nur den geringsten äußeren Erfolg einheimsen können. Diese seelische Veranlagung der Nichtjuden erleichtert uns ungemein die Aufgabe, sie nach unseren Zwecken zu lenken. Wie dies alles nie bei der blassen theoretischen Einsicht bleibt, sondern mit Hilfe der einen gefährlichen, dichtest umzingelten Abkommandierten zu den mannigfaltigsten Schachzügen verwendet und verwertet wird, das hat der Verfasser im Winter 1922 so recht am eigenen Leibe erlebt, da man erhoffte, auch diese schöne, so ungemein psychagogisch feine Theorie an ihm in die Praxis des Abfalles von der deutschen Sache dadurch umzusetzen, dass man den soeben von der deutschen, das heißt natürlich geheimen jüdischen Seite abgewiesenen, mit offenen Armen im christlich-sozialen Lager aufnehmen wollte, und als dies an der denn doch etwas anders gearteten Beharrlichkeit des zu foppenden scheiterte, sich so weit einließ, ihm durch christlich-soziale, die sich vor ihm als nationale Ausgaben Vorträge veranstalten ließ, die so lange erfolgreich waren, bis er den ganzen Schwindel durchschauende Verfasser so deutlich ruhmfeindliche und zweideutig deutsche Gesinnung äußerte, dass man nicht mehr hoffen konnte, ihn durch geschmeichelte Eitelkeit Ressentiment gegen die, die ihn abgewiesen hatten, und Erfolgssicht herüberzuziehen, respektive, worauf es auch ganz anders abzielte, ihn endgültig und beweisbar von denen abzubringen, denen all sein Kämpfen in so lästiger Unbeirrbarkeit galt. Und mögen sie rings um ihn alle anderen täuschen, foppen, betrügen und beschwindeln, er ist ihnen gewachsen und schreitet weiter den einsamen Pfad, ungesehen, unbegleitet, ja missachtet von denen, die sein Voranschreiten missbilligen, ihm die Gefolgschaft verweigern und so den Wahnwitz ihrer starren, fixen Idee auf jene groteske Spitze treiben, lieber zugrunde zu gehen, als sich von einem errettet zu wissen, der ihnen als Erretter nicht passt. Inzwischen aber schreitet der Verfall des führerlosen Volkes mit Riesenschritten voran, und der einsam Gelassene sieht es mit an, wie der Untergang der Endgültige näher rückt, den er erkennt, voraussagte und verhindern könnte, durch die klar ihm bewusste errettende Tat, die er doch nicht tun darf, weil die Feinde im Lager der Seinen verhindern, dass sie ihn hören. Wahrlich, wenn frühere Zeiten die Folter gekannt für jene, die sich dem Wege der Herrschenden entgegenzustellen wagten, die heutige Zeit foltert nicht minder die lebendigen Geister, nur sind es andere, seelische Foltern und Martern, die die heutigen Machthaber ersonnen haben. Und wenn das Altertum kreuzigte und steinigte, das Mittelalter verbrannte und einkerkerte, so hat die Psychagogenweisheit unserer Gewalthaber den Wahrheitsverkünder ferne zu halten erlernt, denen, für die er seines Amtes zu walten ersehnt, oder gar ihn als den Feind, den Betrogenen hinzustellen erlernt, ihnen den Erzfeind unter der Maske des Wahrheitsbringers heimtückisch zuschanzend. Foltern aber, Foltern der Seele sind es, die derjenige erleidet, der wehrlos die furchtbare Knebelung, den unentrinnbaren Weltbetrug erlebt und mit ansieht. Wer aber wohlahnend, was ihm bevorsteht, schon in seiner ersten Veröffentlichung über das Judentum des Arnold von Winkelried schmerzlich schweres Schicksal als das seine dem eigenen Werke voranzuschreiben gewusst hat, wie sollte der so kläglich, so feige, so halb, so unfolgerichtig sein und fühlen, nun, wo sich die Wahrheit dieses Spruches im eigensten Erleben erproben und bewähren soll, nicht bis ans Ende auf dem beschrittenen Wege auszuharren? Und so sei es denn gewagt, denn wahrlich, um eines Geistesstreiters und eines der größten Wort zu verwenden, längst sind in unserem bereits weit über die Mitte gediehenden Lebenswege die Würfel gefallen. Und kann man auch heute nicht mit Hutten sagen, dass die Geister erwacht sind und es eine Freude zu leben sei, doch aber heißt es, die Geister zu erwecken, mag's gelingen oder nicht, denn es ist für uns eine unabweisliche Pflicht, zu leben, so weiterzuleben, wie wir zu leben nun einmal begonnen haben. Dass solche von niemand sichtbaren auferlegte Pflicht den Geheimbündlern aller Schattierungen ein Dorn im Auge ist, ja im Grunde das einzige wahre Hemmnis auf dem Wege zur Weltherrschaft, wird derjenige, der die sonstigen armseligen und bisher so gut wie nichtigen Gegenmaßnahmen der irgendwie arisch Gewillten kennt, wohl begreifen.